Rund 120 Menschen haben sich am Mittwochmittag vor dem Audimax der CAU versammelt. Sie rufen den Namen von Jina Amini, der jungen Frau, die vor mehr als einem Monat von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde und anschließend in einem Krankenhaus in Teheran gestorben ist. Seit mehr als einem Monat halten die Proteste gegen die politische Führung im Iran an. Die Menschen demonstrieren gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Weltweit solidarisieren sich die Menschen mit den Protestierenden. Zu der Kundgebung an der CAU hatte die Hochschulgruppe MBPOC aufgerufen. Etwas mehr als 100 junge Menschen sind dem Aufruf gefolgt, vor allem Frauen. Sie haben Wind und Regen getrotzt und hatten eigene Schilder und blutverschmierte T-Shirts dabei. Unter den Rednerinnen war auch die Vizepräsidentin der CAU, Nele Matzlück, und auch die SPD-Europaabgeordnete Delara Burkhardt hielt eine Rede. Im Vorfeld der Kundgebung kursierten in den sozialen Medien zahlreiche Aufrufe, die hundertfach geteilt wurden. Insofern fiel die Resonanz vor Ort mit den knapp 120 Teilnehmenden dann etwas niedriger aus als erwartet. Aber das ist auch bei anderen Solidaritätsaktionen ähnlich. Zahlreiche Menschen drücken ihre Verbundenheit über die digitalen Plattformen aus und üben so Druck auf das Regime im Iran aus.